Lesung der Botschaft vom 10. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubart mit dem Titel Freias Terror Teil 2. Was der digitale Chronist uns in seinem Video seitens eines Einsatzpolizisten der BPO überbringt, sollte unbedingt durch die vielen der Wahrheitsszene gehört, verstanden und geteilt werden. Aber deutlich muss dargebrachtes auch mit dem zusätzlichen Passus rechtmäßiger Wahrheit versehen werden. Alles, was zu Beginn des Videos seitens des Bediensteten der NGO Germany über Rechtsstände wie Personen, den Staat, Beamtenstatus, Rechtmäßigkeit von sogenannten Verordnungen einer faschistischen NGO in Verbindung mit ihrer permanenten Täuschung im Rechtsverkehr, folglich Betrug, Amtsanmaßung, Ausbeutung und weltweit verbotener Sklaverei, Maskenstatus und weiterer freiwilliger Maßnahmen erneut durch einen Scheinbeamten ins Volk gelogen wird, ist reinstes Wunschdenken des Angestellten der privaten Sicherheitsfirma, denn über eine staatliche Polizei verfügt eine Unternehmung wie die Germany NGO nicht. Man muss bei solchen untergemischten Unwahrheiten beachten, wer sagt was und wozu dient Gesagtes. Hierzu der Link bei YouTube. Menschen sind frei in ihrem Wirken und stehen den Personenschaften der Diener der NGO-Firmen, die sich frecherweise Staat nennen, vor. Meine Frage an dieser Stelle: Warum melden Menschen ihr Wirken innerhalb ihres Eigentums, den von ihnen bezahlten Straßen und auf Plätzen ihrer Heimat an? Geht gleicher Mensch zur Verwaltung seiner Heimatstadt, so er sein Schlafzimmer oder die Küche vorhat zu betreten? In welcher Irre sind wir hier angelangt, liebe Freunde? Nachfolgend etwas Faktisches aus der Welt des Handels. Sobald ein Handelnder einen Handelspartner in ein Vertragsverhältnis auffordert oder einlädt, kann die eingeladene Firma den Vertrag eingehend bejahend ihn sogar verändern, sofern der Vertrag nicht zuvor abstimmend beschlossen wurde und oder den Vertrag sogar noch mit eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen bereichern. Merkst du etwas Grundlegendes? Was, lieber Leser, meinst du, stellt die Anmeldung einer Demonstration dar? Na siehste, war doch gar nicht so schwer. Es handelt sich bei jeder Einladung der Firma, der NGOs weltweit um ein Vertragsangebot seitens des anfragenden Anbieters, auf welches die Handelsgesellschaft Polizei natürlich eingeht, hierin jedoch ihre AGB klar und deutlich festlegend. Was der doof gemachte Anbieter zuvor versäumt, da dieser in seiner Idiotie gefangen ist und meint, er müsse per Gesetz die Veranstaltung anmelden, ansonsten sie womöglich verboten werden kann. Diese Annahme ist grundlegend und auch faktisch falsch, denn erst ab dem Zeitpunkt der Einladung der Handelsgesellschaft Polizei hat diese laut Handelsrecht UCC Mitsprache, den eingegangenen Vertrag beeinflussend und auch zu ihren Gunsten zu verändern. Jeder Handelsteilnehmer der Demonstration akzeptiert stillschweigend, konkludent, die festgelegten Handelsbestimmungen AGB, versäumte jedoch seine Geschäftsbedingungen klar und deutlich vorher dem Handelspartner Polizei schriftlich mitzuteilen. Einer der wichtigsten Aspekte, die jeder Mensch wissen sollte: Nichts in dieser Welt ist Pflicht. was nicht vertraglich festgehalten wurde. Es ist nicht Pflicht, eine Maske zu tragen, nicht eine Demonstration anzumelden, nicht Pflicht, eine Schule zu besuchen. Es ist jedoch einzige Pflicht, Leben, Freiheit, Unversehrtheit und den Willen jedes anderen Lebewesens zu schützen. Na, bemerkst du, wie du von Hacke bis Nacke durch die Täuscher beschissen wirst? Aus der morgigen Botschaft erfährt der Leser eine kleine Auswahl, in welchen Interessensgemeinschaften er ohne sein Wissen und doch durch freiwilliges, konkludentes Mitwirken oder seinen Zutritt gefangen gehalten ist. Als letztendliches Resümee der seitens des Bepo-Bediensteten statuierten Wahrheit bleibt zu sagen, dass er klar und wahrheitsgemäß die momentanen Zustände des sich auf dem Rückmarsch befindlichen Gewaltmonopols beschreibt und, was ihn auszeichnet, auch noch Tipps gibt, wie seine Horde noch machtloser gegenüber den nach Freiheit strebenden Menschen während der Friedensspaziergänge wird. Seine Worte lassen den unsererseits lange angestrebten Bund der beiden ansonsten gegnerischen Parteien endlich zusammenwachsen. Somit wäre unser jähes Ziel letztendlich doch noch erreicht. Die Ohnmacht der einst auf der falschen Seite Dienenden bekundet das Ende der Faschisten-NGO. Ohne jene Gewalttätigen hat die Firma keine Mittel der Durchsetzung ihrer sklavischen Verordnungen und ist somit physisch bankrott. Der Wille der zahlenmäßig überlegenen Masse entscheidet immer über ein Weiter wie bisher oder die Änderung gemäß des Wunsches des seinen Willen bekundenden Menschen. Hierbei spielt keine Rolle, wie viele Zugehörige im Hintergrund einer Volksgemeinschaft schweigen. Immerfort geht Wandel aus aktiver Masse hervor. Etwa 25 bis 28 Millionen Deutschsprachige sind es, die weitere NGO-Maßnahmen in Zukunft kategorisch ablehnen. Ein klares Zeichen ist gesetzt durch die indigenen Deutschsprachigen, die innerhalb der Heimat das kumulierte Sagen als der eine souverän innehaben. Wir reden also von etwa 45% unseres Volkes, die sich standfest gegen die Druckbetankung zur Wehr setzen und von ihrem bisher eingeschlagenen Weg des Haltet euer Blut rein niemals abweichen würden, egal welche Lügenmaßnahmen die Satanischen und ihre Knechte des Untergangs noch aus den Ärmeln herbeizaubern. Jene Vorausschau, welche das Ende der German-NGO zwischen April und Juni 2022 sieht, ist mit Sicherheit nicht aus der Luft gegriffen, sofern die Menschen sich nicht wieder von den Straßen vertreiben lassen und beweisen, dass je härter das System nun durchzugreifen versucht, desto rasanter auch die Menschen in ihrem Willen bleiben. Willenskraft ist niemals zu besiegen. Ist die Masse der Träumer aus dem seichten Trauma einer sie beschützenden und behütenden Wohlfahrt gerissen, wird Deutsch schnell die Feder des seichten Seins in den Dolch der Wehr zu wandeln wissen. Wie die Ishtar das Volk ihrer Liebe bezeichnet, das sonst sanftmütig wie eine Feder sich gibt. Mit Deutsch will niemand so recht die Straße teilen, sobald der Tiger im Volke erwacht. 2022, das Jahr des Tigers. Widmen wir uns der restlichen Ratschläge aus Freiers Terre. Achtens, greift nie das Volk Lüders noch Finders an. Vralda würde ihnen helfen, sodass die Gewalt, die von euch ausginge, auf eure eigenen Häupter wiederkommen würde. Es benötigt keinen Wahrsager oder Klarseher, um dem göttlichen vollkommene Gerechtigkeit anzudichten. Gott ist reinste Liebe und in seinen Gesetzen, wie dem hier erwähnten Gesetz des Ausgleichs, auch natürlicherweise alles Ungerechte ausgleichend. Das Volk der Negride oder Asiaten anzugreifen, stünde in diametraler Willensform zu dem von uns Veranschlagten. Sehnt es uns nach für beide Seiten ergiebigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, nach Austausch unseres Wissens und vor allem nach Freundschaft. Warum sollte uns daran gelegen sein, ein anderes Volk der Erde anzugreifen, wo Aufbau allein unser Begehr ist und der daraus entstehende Wohlstand beiderseitige Freude den Völkern reichen würde? Es muss also in der jahrtausendealten Vergangenheit unserer Völker entweder einmal zu solch dummen Begebenheiten gekommen sein, oder die Menschen ließen sich aufgrund der Warnung der Urmutter bereits von einem kriegerischen Gegeneinander abhalten, was unserem Wege des Volkes entspricht. Notwehr und Verteidigung stehen auf gänzlich anderen Urkunden, dies nur einmal der Vollständigkeit hiesiger Schrift halber erwähnt. Gleichsam könnte das Gesetz also auch dem Polizisten der NGO Germany gereicht lauten: Greift niemals das eigene Volk an, denn auch hierbei wird Wrider den zu Unrecht Angegriffenen zur Hilfe eilen, was sichtbar bereits der Fall ist. Den dritten Sargon wollen sie alle nicht wüten sehen. Neuntens. So, wenn das möchte geschehen, dass sie von euch Rat oder etwas anderes wollen, so habt ihr ihnen zu helfen. Aber kommen sie zu rauben, fallt dann auf sie nieder, gleich wie das blitzende Feuer. Dem Thema Ausgleich und Antwort zu reichen, war bereits in der Nummer 8 absolviert. Für jede Hilfe des einen Volkes steht dem anderen Volke auch ein natürlicher Ausgleich für seine heiligen Taten zu. Sollte dieser nicht in Wirtschaftsgütern zunächst geschehen können, ist reichlich physische Masse oder andersartiger Ausgleich überall auf Erden trotzdem vorhanden, die als Ausgleich hinzugenommen werden könnten, sodass jedes Volk stets in göttlicher Waage verbleiben kann und niemals schuldet. So, wenn einer von ihnen eine eurer Töchter zum Weibe begehrt und sie das will, dann sollte ihre Torheit bedeuten, doch will sie dennoch ihrem Freier folgen, dass sie dann mit Frieden gehe. Ein klares Wort der Wahrheit zu sprechen, ohne den Menschen von seinem Liebeswege abzubringen, ist uns erlaubt. Ungern ist dieses Thema von mir angesprochen, brachte mir das konsequente Festhalten am Gesetz der Rita, Telegonie, nicht selten den Titel eines Nazi ein. Was auch immer jener Schwachsinn sein soll. Rasselehre und Rassereinheit entstammen nicht aus einer Zeit gemischter nationalsozialistischer Bachulken, die zudem noch das Friedens- und Glückssymbol unseres jahrhunderttausende alten Volkes zugunsten ihres Unsinns adoptierten, vielmehr aus heilvoll göttlicher Substanz unserer Botschafter Gottes, wie der Freier, der Ishtar, der Isais. Haltet euer Blut rein, umfasst so vielerlei Komponenten des Lebens und weist dem Menschen einen Weg des reinsten Aufbaus seiner kosmischen Wesensform. Niemand muss im Diesseits darben, so die Eltern dem Kinde bereits ihre eigene im Laufe ihres langen Vorlebens erfahrene Weisheit einzuprägen wissen. In jungen Jahren bereits Mutter, Vater zu sein. Heutige Impfvergiftungen, Nahrungsmittelmangelerscheinungen und körperliche Imbalancen, wie auch geistig-seelische Missbildungen und reichliche Störungen des Seins bei Kindern, zeigen, in welcher Wissensfalle sich die Eltern vor der Zeugung ihrer Nachkommen befanden. Es ist nicht an uns, den Weibern unseres Volkes die Liebe zu Fremden zu verwehren, keinesfalls. Ist auch ihr Wille unser erstes Gesetz. Mir sind Menschen bekannt, die dem Gesetz entsprechend recht handelten und ihre Töchter lebenslang verstießen, so sie sich mit Volksfremden körperlich einließen. Töchter litten hart unter dem gerechten Urteil ihrer Väter, Onkel, Verwandten. Doch welch Unreinheit und Schwäche sie mit ihrem unbedachten Tun ins Volk brachten, ist in der Metapher des deutschen Waldes sichtbar, der ebenso ausgedünnt, schwach und mangelhaft sich darbringt. Das Baumwurzelgeflecht der bis zu 60 Kilometer hohen Bäume, die der Jahwe vernichtete, beinhaltete eins unsere göttliche Wissensbibliothek. Studiere die vielen tausend Botschaften aus meiner Feder, so du erkennen wirst, welcher Krieg gegen uns wirkt. Gleich dem deutschsprachigen ist der deutsche Forst nicht mehr in seiner einstigen Kraft und Gesundheit vorhanden. Das einstmals Höchste wurde mittels der Dummheit vieler Weiber unseres Volkes ausgemerzt. Hierfür ernten jene Gesetzesuntreuen ihre metaphysischen Strafen, wie die kürzlich aus meiner Familie, jene nun im Krankenhaus, das Leid ihres Kindes betrachten muss. Ungestraft kommt niemand aus der Hölle seines eigenen Versagens. 11. Wollen eure Söhne eine von ihren Töchtern, dann müsst ihr also tun wie mit euren Töchtern. Doch weder die eine noch die anderen dürfen wiederkehren, denn sie würden aus heimischen Sitten und Gepflogenheiten mitführen. Und sobald diesen bei euch geduldet wird, mag ich nicht länger über euch wachen. Sobald diesen bei euch geduldet wird, mag ich nicht länger über euch wachen, aufwachen. Gerechtigkeit auch hier, so wir uns als Volk für jene Tugenden entscheiden wollen oder eben, wie heutzutage, mehrheitlich dagegen. Sind wir schwach, bleiben dem Gesetze fern, geht unser Volk unter. Die meisten Menschen wollen doch immer gern in warme Länder, in die Ferne schweifen, wo die Schönheit doch so nah. Dann lassen wir sie ziehen, muss Strafe dem das Gesetz Missachtenden unbedingt erreichen. Liebe ist nicht durch Dritte planbar. Kann sie nicht seitens einer Volksgemeinschaft vorbestimmt sein. Sofern ich mich in ein Weib eines anderen Volkes verlieben würde, müsste ich der Heimat ein Leben lang fernbleiben, meine Entscheidung mittels meiner Wahl hierin treffen. Es läge in meiner eigenen Willensbekundung, ob ich meiner Liebe entsage oder Heimat und Volk. Nach nun fast 15 Jahren fernab der Energien meiner Heimat kann ich öffentlich statuieren, das Leben ohne die Heimat gleicht einem langsamen Tode. Ich habe mich unwandelbar entschieden. Freya entsagt uns auch hier noch einmal ihre wachsame Mutterschaft. Hiermit der Untergang unseres Volkes verbunden ist, sofern wir Gesetzesuntreue weiterhin an den Tag legen. Würden wir als Volk nicht mehr darben, so alle Gesetze der Urmutter in Erfüllung gebracht werden würden? Klares Ja. Unser Volk blühte binnen weniger Momente erneut. Ist die Mutterschaft unserer energetischen Grundlage ebenso wesentlich wie das Verbringen seiner Lebenszeit in der Heimat? Sobald göttlicher Zustand hergestellt ist, kommt Heilung ins Volk. 12. Auf meinem Maidfesta habe ich alle meine Hoffnung gebaut. Darum müsstet ihr sie zur Ehrenmutter nehmen. Folget ihr meinem Rat, dann wird sie Förder, meine Maid, bleiben und desgleichen alle volkswaltenden Maiden, die ihr folgen. Dann wird die Lampe nimmer ausgehen, die ich für euch angezündet habe. Deren Licht wird dann ewig euer Denken erhellen und ihr werdet ewig frei bleiben von unfreier Gewalt, wie eure süßen Ströme von dem salzigen Wasser der endlosen See. Gestern bereits gingen wir auf die wesentliche Nummer 12 ein, die so mannigfaltig des reinsten Kosmos in sich trägt. Unser Bündnis mit der lichten Kraft unseres Volkes ist durch unser jämmerliches Treiben abhandengebracht und somit nicht innerhalb eines kurzen Augenblickes erneut zu heilen. Doch die Möglichkeit der Mutterschaft ist uns in jedem Moment unseres Willens hin zur Reinheit gereicht, nicht aber dem Geimpften. Hierin müssen wir uns recht verstehen. Haben jene enorm falsch Handelnden ihre Zukunft versagt? Heil und Liebe.